Zum 63. Jahrestag des großen Sieges des koreanischen Volkes im Vaterländischen Befreiungskrieg veranstaltete die Seemannschaft des Schiffes Professor Flüstin unter der russischen Staatsflagge am 23. Juli im Hafen Nampo ein Gedenkmeeting. Auf der Veranstaltung hoben die Redner hervor, die ganze Welt verehre heute noch den großen Genossen Kim Il-sung als hervorragenden Staatsmann, der den Vaterländischen Befreiungskrieg zum Sieg geführt, das Land verteidigt und den Sozialismus mit den Volksmassen im Mittelpunkt aufgebaut habe. Auf dem Meeting wurde ein Brief an den verehrten Genossen Kim Jong-un angenommen.